Die Legende besagt, dass sie sich in einem Ferienhaus in Holland versammelten, um ihr Land zu verändern. Und dass ihnen nur jemand mit Charisma fehlte, der ihre Ideen verkörpern könnte. Sie fanden Gerhard Schröder. Ideen wachsen oft regional, als würden sie mit dem Wind herbeigetragen oder mit dem Regen. Alle drei Männer, die den Spiegelartikel für Schröder schrieben, stammten aus Nordrhein-Westfalen. Also aus dem Bundesland, das den Strukturwandel als erstes gespürt hatte, in dem lange schon nichts mehr besonders schön war und in dem die Arbeitslosigkeit besonders schlimm war, da die Menschen ja nur wegen der Arbeit hergekommen waren. Städte wie Bottrop, aus der Matthias Buckstig stammt, sind wegen der Kohle entstanden und mit der Kohle überflüssig geworden.